Wagen gerade aus der Werkstatt geholt, gerade eben, und jetzt passiert das hier. Und sein Auto, VW Up, sehr schönes Auto. Er liebt dieses Auto. Aber dann kommen die Probleme, ein tolles Auto, leider auf weit über 100 Jahre alter Verbrennungstechnik. Verbrennungsmotoren sind eine Krankheit. Immer nur Ärger und Probleme. Es war eine schöne Zeit! Ein Zweig reparieren geht klar, aber ein zweites und ein drittes Mal. Mein Geld für erfolgreiche Fehlerbehebung, Reparaturauto will immer noch nicht, dann komm er nun weg. Oder würdest du für ein Produkt dreimal bezahlen? Also, ich nicht. Die Gesetze müssen geändert werden, Bezahlung nur bei Erfolg. Stelle dir vor, du gehst in den Supermarkt, kaufst dir eine Packung Nudeln. Du sollst diese aber dreimal bezahlen. Hallo, das machen Werkstätten bei Autoreparatoren, aber nicht mit mir. Dann wird wieder alles online bestellt und geliefert. Gesetze müssen geändert werden. Werkstatt darf nur Geld annehmen, wenn der Reparaturauftrag auch tatsächlich erfolgreich war. Werden Teile eingebaut, die aber nicht zum Erfolg führten. So darf es den Kunden nicht in Rechnung gestellt werden. Auch die Arbeitsstunden nicht. Stopp die Abzocke! Fünf Jahre! Rufus ist nun wieder Primming Kunde. Essen und Technik kommt noch per Post. So wird er das Haus nur noch verlassen, wenn er nein! Er bleibt zu Hause. Lieferservice. Problem gelöst. Wo ist das Problem? Benzinpumpe bekommt kein Strom. Warum verlegt die Werkstatt nicht einfach ein neues Kabel und gibt Dauerstrom drauf, sobald der Schlüssel gedreht wird? Ist doch ganz einfach! Bro, Dicker, bitte! Kleines Auto. Es war eine schöne Zeit. Aber dreimal bezahlen wird er nicht. Bro, Dicker, bitte! Rufus weiß, was der Fehler ist. Er hat Technikwissen und Erfahrung. Und das Problem. kleines Auto. Es war eine schöne Zeit. Aber dreimal bezahlen wird er nicht.